Moin Internet, ihr hört Folge 156 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute mal wieder Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Ja, dieses Mal, diese Episode ist ausnahmsweise mal wieder keine vorgeplante, sondern wir sind quasi live in Action sozusagen. Also quasi live, weil wenn ihr das hört, natürlich sind wir nicht gerade in dem Moment live, wo ihr es hört. Aber ihr wisst sicher, wie wir das meinen, natürlich, ne? Wir sind wieder im üblichen Rhythmus. Exakt. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Christina hat einen hervorragenden Pulli an, den ihr natürlich nur sehen könnt, wenn ihr das Videoformat Lost Levels guckt. Also ein weiterer Bonus dieses Mal auf jeden Fall. Und ein Grund, das Ganze noch ein zweites Mal zu hören, vielleicht zu gucken, falls ihr momentan nur die Audioversion hört. Genau. Aber wir sind ja, obwohl wir natürlich versprochen haben, Faces und Fashion zu präsentieren, ja, mit unserem Videoformat, geht es trotzdem auch noch um Games prinzipiell, würde ich behaupten. Deswegen, Christina, möchtest du die Honors doen und mit deinem ersten Spiel anfangen heute? Ja, ich merke gerade, ich darf nicht so doll nicken, weil ansonsten spiegelt sich das Licht dann ja doch in meiner Brille. Ich starte mit dem ersten Spiel. Und also, ich habe es ein bisschen gestretched, was ein Spiel ist für diesen Podcast, für diese Episode. Das erste ist nämlich eigentlich ein DLC. Aber ich dachte mir, schon bei Shadow of the Erdtree machen wir da ja keinen Unterschied. Und hier mache ich jetzt auch keinen. Es handelt sich um den DLC von Dredge, The Iron Rig. Und der kam jetzt im Sommer raus. Und ich habe auch im Podcast schon über den DLC davor, The Pale Reach, gesprochen, wo man ja in so einer Eis-Arktis-Gegend unterwegs ist. Und man hat ja in Dredge, man schippert mit so einem kleinen Schiffchen, es ist so ein bisschen Cosmic Horror mäßig. Man findet normale Fische und braucht dafür halt jeweils die richtige Angel. Und dann gibt es so vier Gebiete und dann gibt es immer noch die Anomalien von diesen Fischen. Und das Eisgebiet, das war dann ganz im Süden. Und jetzt gibt es ganz im Norden, wenn man diesen DLC kauft, der kostet, lass mich kurz gucken, 12 Euro, findet man so eine Bohrinsel, ne? The Iron Rig. Und da trifft man dann auf eine ganze Reihe an Leuten. Also das ist wie so ein zweiter Hub im Grunde. Man kehrt da immer wieder hin zurück. Und erst muss man den Leuten dort helfen, weil die kommen von so einer Kooperation, die eigentlich Schiffe mit Ressourcen dahin schicken sollte, damit sie diese Bohrinsel aufbauen können. Die Schiffe sind aber irgendwie untergegangen und diese Kooperative, dieses Unternehmen weigert sich, neue Schiffe zu schicken. Und irgendwie sind wir dann da und besorgen denen halt die Kisten. So, dann wird da eine Sache nach der anderen aufgebaut. Es gibt ein Forschungslabor mit einem Wissenschaftler, dann gibt es eine Gießerei und so ein Technologielabor und alles, was man so das Spiel über verteilt finden konnte, sprich bessere Ausrüstung, mehr Frachtraum im eigenen Schiff, besseren Antrieb und sowas. Man kann noch so DLC-eigene Verbesserungen da dann freischalten. Und das Herzstück ist aber quasi dieses Forschungslabor. Da ist ein verrückter Wissenschaftler und der Obviously. Und der schickt einen dann zu im Grunde allen Gebieten nochmal. Aber ist ja eine Bohrinsel. Die fangen dann an zu bohren und das setzt dann so ein. Das verursacht einen Spalt im Meeresboden, aus dem so ein bisschen höllenartiges Licht kommt. Und dann gibt es, also das passiert fünfmal. Beziehungsweise beim Rausziehen wird der Spalt dann auch nochmal erweitert. Jedes Mal, wenn die irgendeinen Schnickschnack damit machen, passiert halt wieder was Schlimmes. Und jedes Mal erscheint dann so ein neuer Ölteppich im Grunde in einem neuen Gebiet. Man fährt dahin und es gibt in Dredge ja so Fischgründe, wo es dann so ein bisschen blubbert und dann weißt du, da kannst du angeln. Und da gibt es dann halt im Öl diese Blubberbläschen. Und dann kannst du da neue Fische angeln. Also komplett neue Fische für die Enzyklopädie. Und dieses Design von den Fischen, das ist so, so gut einfach. Das ist mit Abstand das Beste am ganzen Spiel und auch am DLC. Und naja, man fährt dann halt alles ab und jedes Mal, wenn man dann dem Wissenschaftler diese neuen Fische bringt, passiert halt was mit dem. Und das ist tatsächlich die bessere Erzählung. Also die hat auch einen richtigen Höhepunkt und ein richtiges Ende, was ich gut fand und krass fand irgendwie, also unterhaltsam. Und der zweite Handlungsstrang, die zweite Erzählung, die es gibt, ist, dass irgendwann ein Vertreter von diesem Unternehmen kommt, ein Geschäftsführer heißt ja einfach nur, der halt gegen jede, also wie heißt denn das? Mein Gott, gegen jede Warnung geht und weiter bohrt. Und dann musst du dich am Ende entscheiden, was du machen willst. Spoilers, ist gar keine richtige Entscheidung, die man treffen kann eigentlich. Natürlich. Ja, und das ist schon sehr on the nose gewesen mit der Kapitalismuskritik im Grunde. Im Spiel heißt es auch nicht Ölteppich, sondern dunkle Masse oder sowas. Aber es ist klar, was es sein soll. Und das Problem ist, dass es eigentlich alles nur Fetch-Quests sind, wenn man es runterbricht. Ich hatte damit jetzt kein Problem. Und es ist einfach, weil ich diese Welt so sehr mag und dieses Schippern an sich. Also der Weg, der bei anderen Spielen total langweilig wäre, weil du dich teleportieren könntest, weil nichts passiert auf dem Weg, das ist das, was in Dredge Spaß macht. Also man sieht dann zum Beispiel so Orcas einfach. Du schipperst da lang und irgendwann hörst du von irgendwo so ein Walgeräusch und dann drehst du dich immer um und fragst dich, von wo kommt das Geräusch? Weil meistens, wenn du so ein Geräusch hörst, ist es halt Gefahr. Und dann sind da einfach so Orcas oder Delfine, die du siehst. Oder so eine kleine Walfamilie, wo dann das Wasser so oben raus spritzt und so. Und es ist richtig schön und richtig entspannt und toll. Und es gibt auch im Main-Game, genauso wie im DLC, wenn es Nacht wird, fängst du an, deine geistige Gesundheit und deinen Mut zu verlieren und fängst dann irgendwann an, Dinge zu sehen. Und die Monster, die es da gibt, die ja tauchen dann halt wirklich auf und bedrohen dich. Und so Halluzinationen von irgendwelchen Felsen, die sind wirklich bedrohlich, weil wenn du sie rammst, geht dein Schiff kaputt. Und da gibt es eine neue Bedrohung jetzt. Goliath heißt der. Ist genauso belanglos wie alle anderen auch. Man kann dem super leicht ausweichen, aber es sorgt für so ein paar spannende Schockmomente, wenn du gerade den ganzen Frachtraum voller neuer Fische hast, die du alle abgeben willst. Und dann ist es nachts und du denkst ja, okay, ich fahre jetzt noch, es ist nicht weit, ich schaffe es noch. Und dann fährst du durch so einen Ölteppich, der dich verlangsamt und dann kommt da dieses Vieh auf einmal und dann musst du einfach hoffen, dass du nicht getroffen wirst, weil wenn du getroffen wirst, wird, also der Frachtraum ist ja wie bei Diablo, so ein Kachel-Ding. Ne? Und dann wird eine Kachel random zerstört und die kannst du dann nicht benutzen. Und wenn da ein Fisch drauf war, selbst wenn es nur das Ende der Flosse war, ist der Fisch weg. Und ich fand das sehr unterhaltsam. Ich habe das sogar gefilmt, wie ich das gespielt habe und bei YouTube hochgeladen. Ich habe es ein kleines bisschen geschnitten, waren trotzdem über 5 Stunden. Und ich dachte, es wären so 2. Und dann saß ich einfach 6 Stunden oder sowas hier und habe gespielt. Aber ich fand es wirklich unterhaltsam. Und normalerweise auf dem Papier, wenn ich das so erzähle, sind Fetch-Quests, du hast nicht wirklich neuen Inhalt, so bis auf eine okay und eine schlechte Geschichte, würde ich mir denken, da gebe ich doch keine 12 € für aus, da verschwende ich doch keine 6 Stunden. Aber irgendwas hat Dredge mit mir gemacht. Ich finde das Spiel einfach gut. Ich könnte es ewig weiterspielen, glaube ich. Du bist einfach Dredge-Pilled. Dredge-Pilled, ja. Ich finde es toll einfach. Ja. Es ist einfach ein richtig gutes Spiel. Eine wichtige Frage, die sich mir aber stellt, die Orca-Familien. Gibt es ja. die auch im Hauptspiel oder ist das neu mit Iron Rig jetzt? Ich glaube, das ist neu. Ah, ich habe den nämlich nie gesehen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren. Ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren wilden Theorie. Ist das eine Reaktion auf Cozy Games? Auf Cozy Games? Dass man jetzt auf einmal Orca-Familien hat. Ja, dass man quasi jetzt auf Wholesome Games, dass man quasi jetzt so Orca-Familien hat, die man irgendwie zugucken kann und das so ein bisschen so eine Wholesome-Atmosphäre generiert. Du guckst ganz ungläubig. Spitze, steile These auf jeden Fall, aber. Aber was, warum denn dann Orcas? Ja. Also, du hattest schon vorher auch. Also auch schon vorher konnte man so random Tieren, die man nicht angeln konnte, begegnen. So kleine Schildkröten oder sowas. Also die hast du auch schon vorher gesehen. So Effekte einfach. Ich glaube, nur die Orcas sind neu, aber andere Walarten gab es schon vorher. Und meine Theorie war, weil das ist ja hier so viel Kapitalismuskritik und Umweltschutz und sowas. Ich dachte, das ist, weil Orcas doch die ganzen Yachten angegriffen haben oder immer noch angreifen. Ich dachte kurz, nämlich als ich die gesehen habe, dass die mich auch gleich angreifen. Haben sie nicht gemacht. Ja. Ja. Ah, verstehe. Du dachtest quasi an die Comrade Orcas. Ja, genau. Ja. Weil das passt einfach. Ja, verstehe. Okay. Ja, gibt natürlich auch Sinn, klar. Die Frage ist, wann haben die Orcas angefangen, Yachten anzugreifen? Das war doch jetzt im Sommer, oder? Also schon im Frühjahr und im Sommer wurde das, glaube ich, so zum Meme. Also meinst du, es war früh genug, dass die Devs tatsächlich es hätten einbauen können als In-Joke? Ja. Okay. Ja. Hm. Da könnte man mal nachfragen. Vielleicht müsste man bei Superlevel mal, vielleicht müsste man mal einen Text dazu machen, bei Superlevel, was es mit den Orcas in Dredge auf sich hat. The Hidden Meaning hinter den Orcas. Ja. Ich habe hier gerade mal bei Steam geguckt, ob da was steht. Tut es nicht, aber hier steht 2 bis 5 Stunden spielbare Inhalte. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie dumm angestellt habe oder sowas, aber ich habe nicht mal alles. Du hast ich einfach nicht ausgekostet. Mal alles. Ja, ich habe mich nicht gestresst einfach. Ja, einfach mal entspannt. Entspannt dem kosmischen Horror entgegengestanden. Ja, so ein bisschen schippern. Ja. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, aber ich denke, es ist safe to say, dass du dann wahrscheinlich auch, wenn es einen dritten DLC gibt, den auch spielen wirst wahrscheinlich. Ich glaube ja. Also, doch, vermutlich. Vermutlich. Machen wir uns nichts vor. Ja, fair. Fair. Ja, bei meinem ersten Spiel, wenn das Studio, das mit dem Spiel steckt, noch ein weiteres Spiel macht, ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch ein drittes Mal zugreifen werde, denn es ist das zweite Spiel dieses Studios und zwar, es geht um Neva. Und Neva ist von Nomada Studios und die haben vorher Gris gemacht. Ah. Und wenn man, also ich finde, wenn man sich den Trailer so anguckt und Screenshots, man sieht schon eine deutliche Ähnlichkeit. Wenn man es weiß, sieht man es, Ja, also visuell vor allem, klar. Und der Vibe ist auch so ein bisschen Gris 2.0. Aber die große Neuerung ist, dass es eben jetzt ein Kampfsystem hat und du halt auch Kämpfe hast und Bosskämpfe in diesem Spiel. Und es ist so eigentlich ein ziemlich, also es ist wie auch schon Gris ein Plattformer, aber es ist halt eher so ein weniger Puzzle-Plattformer, mehr halt Action-Plattformer. Und es ist ein ziemlich offensichtliches Mashup aus diversen Studio Ghibli-Filmen. Also Prinzessin Mononoke zum Beispiel. Weil vieles auf einen Symbolismus hindeutet, Auseinandersetzung zwischen Natur und Mensch oder Natur und Eindringlingen, so mit menschlichen Masken auf, mehr oder weniger. Dann auch so ein bisschen Chihiros Reise ins Zauberland, weil literally die Gegner sehen aus wie Ohngesicht aus Chihiro. Also eine schwarze Masse mit einer weißen Maske auf. Und spielerisch definitiv haben die mit Sicherheit sehr viel The Last Guardian gespielt. wo es ja darum geht, also eine Verbindung aufzubauen zwischen dem Jungen, den man steuert, oder dem Kind, das man steuert, und Trico, diesem ja, Vogel-Katzen-Hunde-Hybrid. Und auch eben dabei, bei Neva geht es ihm auch darum, dass eben über den Spielverlauf eine engere Bindung aufgebaut wird zwischen diesem Wolf mit Hörnern und mit Geweih und eben der Spielfigur Alba. Und direkt am Anfang des Spiels wird man quasi, also es wird nichts erklärt tatsächlich, es gibt keinen so einen Intro-Scroll oder so, das irgendwie die Situation erklärt, sondern wird einfach direkt reingeworfen und man läuft quasi mit Alba und einem großen Wolf und einem kleinen Wolf durch diese sehr bunte, wie mit Aquarellfarbe gemalte Welt. Und auf einmal kommt einem dann so ein dunkler Schlamm entgegen und man ja, widersetzt sich dem quasi, man schlitzt sich durch diesen Schlamm durch, aus dem wieder neue Gegner auftauchen und wird dann aber ausgenockt und natürlich stirbt dann der große Wolf. Und man muss sich dann im weiteren Spielverlauf um den kleinen Wolf kümmern, der offensichtlich ja, der Welpe dieses großen Wolfs war, und dann wächst man eben zusammen und wird zusammen stärker und überkommt zusammen diverse Hindernisse. Und genau, diese Welt, die ganze Welt ist eben von Schlamm, diesem Schlamm gefährdet. Und interessanterweise ist aber auch zum Beispiel, dass wenn du selbst von diesem Schlamm, also wenn du quasi stirbst, dann wirst du auch so von diesem Schlamm überrollt und wirst so ganz, so lila, blau, schwarz, und dann kommen so schwarze Blüten aus dir raus. Also irgendwie ist auch so ein bisschen so eine Metapher drin, gefühlt zumindest, dass da auch irgendwie ein Neuanfang drin steckt, so, weil sonst würden ja nicht irgendwie, sonst würdest du ja keine Blüten austreiben, so, wenn du von diesem Schlamm getötet wirst, mehr oder weniger. Und genau, im Endeffekt, du begegnest relativ früh dann schon dem, dem Oberschlamm, sage ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen so ein, hat so eine Frauenmaske auf und hat so ein Samurai-Schwert, so ein relativ großes, und ist relativ klar, dass eben das so der Endgegner sein wird, der Endgegner in dem Spiel. Und genau, also es ist natürlich, also es ist schon ein sehr emotionales Spiel auf jeden Fall. Die ganze Storyline ist sehr emotional, weil man natürlich dann auch irgendwie am Anfang hat der Welpe Neva dann eben, ja, hat irgendwie mal Angst, versteckt sich irgendwo, dann muss man irgendwie streicheln und umarmen, damit er irgendwie wieder rauskommt. Und dann hüpft er so ein bisschen in die Gegend, wenn er irgendwie so ein Schmetterling findet, dann freut er sich ganz doll und hüpft mit dem Schmetterling rum, dann muss er ihn immer rufen, dass er weiterkommt, dass ihr irgendwie weiterlaufen könnt und so. Und genau, also ein kleiner Spoiler vielleicht. Es deutet sich, also wenn man es durch hat, oder großer Spoiler vielleicht in dem Fall. Also wenn ihr das jetzt hört und seht, Spoiler-Alarm, lieber ein bisschen weiter skippen, am besten 30 Sekunden oder so, weil es deutet sich an, dass es, also die Frage ist, ob es ein Loop ist, sozusagen, dieses ganze Spiel, ob sich irgendwie wiederholt, das deutet das Ende quasi an, oder ob der Anfang das Ende war. So. Mhm. Also quasi das, was man am Anfang gesehen hat, diese Zwischensequenz, wo der große Wolf stirbt, das quasi das Ende eigentlich des Spiels war. So. Das weiß man aber nicht so genau. Es wird so ein bisschen offen gelassen. So. Und genau. Jetzt wieder spoilerfrei. Und genau, es gibt quasi vier Kapitel im Spiel: Sommer, Herbst, Frühling und Winter. Und es ist ehrlich gesagt nicht klar, warum diese schwarze Masse, also wird das Böse definiert. Klar, aber es ist nicht genau klar, was passiert mit der Welt am Ende, sozusagen. Mhm. Wenn diese schwarze Masse gewinnt, sozusagen. Das heißt, es ist keine direkte Motivation. Da wird gar nicht erkenntlich. Man weiß auch gar nicht, was so die Rolle von Alba ist, also der Figur, die man spielt. Genau. Das fand ich so ein bisschen. Es ist halt sehr vibesbasiert, wie auch Gris so ein bisschen. Ich meine, bei Gris ging es halt darum, die verschiedenen Stufen der Trauer zu durchleben, mehr oder weniger. Aber worum genau getrauert wird, war ja auch so ein bisschen offen gelegt. Also es ging sehr wahrscheinlich um die Mutter der Spielfigur. Aber es ist auch ein bisschen offen, und ich glaube, ähnlich offen ist auch eben auch Neva angesetzt, dass es eben, dass die Leute ja quasi selber ihre Schlüsse draus ziehen können, so ein bisschen. Ja, mechanisch ist es halt viel Grease mit drin, also viel Puzzle-Platforming noch mit drin tatsächlich. Es ist auch wieder dieses Element, dass du zum Beispiel in ein neues Gebiet kommst und dann siehst du irgendwie so ein, so ein Monument, wo so zwei Punkte sind, die aufleuchten können. Dann ist klar, okay, du musst nach links gehen, um irgendwie irgendwas zu machen, damit der linke Punkt aufleuchtet. Und nach rechts, damit der rechte Punkt aufleuchtet. Und dann geht es quasi weiter. So. Und ja, du hast halt auch so diese klassischen Sachen wie einen Doppelsprung, dann so einen Dash auch in der Luft. Du kannst eben dich an so weißen Blumen, die irgendwie so an so Wänden sind, kannst dich eben so ansaugen und dann hochklettern. So, es gibt auch wieder ganz viele von diesen Zoom-Outs und Zoom-Ins, wie du halt auch bei Gris hattest, dass du halt, wenn du irgendwie so eine, keine Ahnung, 2 Minuten in eine Richtung läufst, was man ja in beiden Spielen oder was man in beiden Spielen gerne macht, dann wird da mal rausgezoomt, sieht man so ein bisschen die Landschaft drumherum, dann kommt irgendwie der orchestrale Score mit rein, also alles schon sehr, sehr viel auf so Vibe und Inszenierung ausgelegt. Und es hat sich immer mehr Substanz dran, weil du eben auch dieses Kampfsystem hast. So, es ist zwar relativ rudimentär, du hast halt eine Dreierkombo, die du durchführen kannst, du kannst ausweichen. Später auch so ein bisschen als Symbol dafür, dass deine Verbindung mit Neva stärker wird, ist, dass du Neva auch als Projektil einsetzen kannst. Also du kannst sagen, hier, spring mal in die Richtung, so, und kannst dann quasi den Wolf in die Richtung abschießen. Und später wird noch quasi deine Schläge verstärkt, dadurch, dass halt Neva mit dir irgendwie so mehr verschmilzt, mehr oder weniger. Also siehst dann quasi, wie Neva um dein Schwert rum so wirbelt, wenn du schlägst, so. Und genau, es gibt auch noch Bosskämpfe, klar. Ich fand ehrlich gesagt, ich fand es gut, dass sie halt jetzt auch ein weiteres Element mit reingebracht haben in das Ganze, mit dem Kampfsystem. Aber es ist halt jetzt nicht wirklich fordernd. Die einzige Taktik, die wirklich immer funktioniert, ist, du baitest halt einen Angriff, dann dashst du durch oder weichst durchaus, schlägst hinten drauf 4-5 Mal, dann machst du es einfach nochmal. Manchmal musst du irgendwann irgendwas drüber springen, so über irgendein Bodenprojektil oder so, aber es ist relativ simpel, es ist relativ einfach. Auch im normalen Modus, es gibt auch einen Story-Modus, aber es gibt auch einen, also ich habe den normalen Modus gespielt. Und genau, also was ich halt auch ganz gut fand, ist, dass die Rätsel so ein bisschen interessanter auch sind als bei Gris. Das hat immer, also das ist relativ viel Varianz gibt, also mit jedem Level was Neues dazukommt, mehr oder weniger, dass du zum Beispiel später halt, zum Beispiel fürs Plattforming gibt es dann so Blöcke, die du halt zerstören kannst zum Beispiel. Das heißt, und da wird es auch manchmal so, da wird es ein bisschen komplexer dann, dass du zum Beispiel dann, keine Ahnung, du musst rechts an eine Wand ranspringen, dann musst du, damit du die richtigen Blöcke zerstören kannst, musst du quasi wegspringen von der Wand, erst Neva vorschicken, dann dashen, dann Doppelsprung, dann den nächsten Block zerstören, damit du quasi so zickzack hochspringen kannst, so ungefähr. Also es ist schon ein bisschen komplexer. Und was ich auch interessant fand, ist, dass halt wirklich Neva erst nur so als auf einer Story-Ebene funktioniert, also der Wolf. Einfach so als, einfach die etabliert wird, dass du eben diese Kreatur irgendwie beschützen musst, dieses Tier, dieses Wesen. Und dadurch eine Bindung aufbauen, das halt später aber dann auch Einfluss darauf hat, eben aufs Gameplay, wie schon gesagt, dass eben deine Schläge stärker werden, dass du Neva als Projektil einsetzen kannst, etc. Und dass sich Neva auch zum Beispiel nach jedem Kampf-Encounter quasi heilt. So, das kommt dann auch erst später, wenn du eben eine stärkere Bindung aufgebaut hast. Das ist schon ganz klug gemacht. So, und ja, es ist dann natürlich auch viel so eine Parabel auf so Elternschaft. Also einfach ein Kind in die Welt setzen oder sich um ein Kind kümmern sozusagen und irgendwie ihm beim Aufwachsen zugucken, mehr oder weniger. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass zum Beispiel viel von der Lore halt unerklärt bleibt. Also es gibt immer mal zwischendurch so von dieses Schleimwesen, die halt irgendwelche Altare anbeten, aber dann auch irgendwie also eingefroren sind, also schon längst irgendwie tot oder auf so riesigen Haufen rumliegen. Man weiß nicht warum. Diese Samurai-Frau, sage ich jetzt mal, dieses Oberschleimwesen, frisst auch mal wieder ihre eigenen Kinder, mehr oder weniger. Ist die Frage, was soll das bedeuten? Frisst sich die Menschheit selbst sozusagen, die Revolution für ihre Kinder, was auch immer, Recht des Stärkeren, viele mögliche Interpretationsmöglichkeiten. Aber genau, generell halt das Thema, glaube ich, ist halt in dem Fall Klimawandel, Umweltschutz. So ein bisschen wie auch eben bei vielen Ghibli-Filmen ja der Fall ist. Also Mononoke war ja auch so Nausicaä, einer der ersten Ghibli-Filme, ging ja auch irgendwie um den Klimawandel und auch so ein bisschen eben der Kreislauf aus Leben und Tod, den man dann irgendwie doch nicht durchbrechen kann, so, und dass dann auch immer aus dem Vergangenen was Neues entstehen kann mit diesen Blüten aus dem von Schlamm getöteten Tieren oder Spielcharakter eben. Und ich fand es halt teilweise ein bisschen zu sehr kopiert, so Elemente. Also gerade, wie gesagt, es ist halt, es könnte halt eine Studio Ghibli-Versoftung sein, theoretisch, so von den ganzen Vibes her. Und teilweise ist es mir nicht eigen genug, ehrlich gesagt. Aber letzten Endes, es ist schon besser als Grease, so, weil es halt irgendwie Vibes hat, aber trotzdem auch noch, ja, Substanz noch mehr dazu, irgendwie. Also es ist schon ein Schritt nach vorn, sage ich jetzt mal. Aber es ist, ja, ich bin so in der Mitte, was das angeht, so, was eine Empfehlung angeht, vielleicht. Also, wenn man Grease mochte, kann man auf jeden Fall da zugreifen, weil es ist dieselben, wie gesagt, dieselbe sehr, sehr gute Score, dieselben Landschaftsshots, dieselbe Farbwelt, mehr oder weniger. Deswegen, ja, wer das mochte, kann auf jeden Fall zugreifen. Aber ja, ansonsten bin ich so ein bisschen on the fence bei dem Spiel. So. Ich meine, hat nur 3 Stunden gedauert. So, also auch ein kurzes Spiel. Wie Grease ist ja auch ein kurzes Spiel gewesen. Genau. Aber man muss diesen speziellen Vibe, glaube ich, mögen. Weil wenn man von dem Vibe schon irgendwie so ein bisschen, ja, abgeturnt ist, sage ich mal, dann findet man, glaube ich, nichts in dem Spiel, was nicht andere Spiele vielleicht schon besser erzählt hätten. Wie zum Beispiel The Last Guardian, was ja eigentlich so, meiner Meinung nach, so die eine der besten Geschichten der jüngsten Zeit über, ja, ungleiche Freundschaft und irgendwie Empathie, füreinander Dasein geliefert hat in Spielform. So, und ja. Genau. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die ich mir jetzt gedacht habe. Also, es wirkt ja irgendwie nicht eigen. Also, jedes Mal, wenn hier was gezeigt wird, ein neuer Ausschnitt, erinnert mich das an irgendwas. Also nicht notwendigerweise Grease, sondern auch total random Rayman Legends, was einfach ein wahnsinnig guter Plattformer, vielleicht auch Puzzle-Plattformer ist, war. Und irgendwie erinnert mich das daran ganz doll. Also so wie diese Spielfigur float einfach, wie sie sich über den Bildschirm bewegt. Und ein bisschen auch an Tunic, was meiner Meinung nach eines der besten Spiele ist, das jemals erschienen ist. Und also irgendwie, ich habe gerade schon die, was haben wir jetzt, November? Ich schreibe gerade die November-Ausgabe für den Newsletter. Und das, worauf ich jetzt schon so ein bisschen hinaus wollte, ist mein Punkt. Vielleicht bin ich einfach biased gerade und sehe deswegen diese ganzen Verbindungen. Ich habe es ja nicht gespielt, das ist ja nur das, was du jetzt erzählt hast und was man hier so sieht. Aber ja, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Auch 3 Stunden, ey, das ist sehr, sehr kurz. Wobei vielleicht für so ein Spiel dann trotzdem genau die richtige Länge. Ja, ich glaube, länger wird es auch nicht funktionieren, ehrlich gesagt. Weil es ist ja auch filmisch angelegt einfach, das Spiel. So von der ganzen Präsentation her und so. Und ich glaube, länger wird es einfach auch nicht tragen. So. Ja. Ich meine, wie gesagt, die 4 Kapitel sind auch so ein klassischer, einfach so die klassische Spannungsbogen, sag ich mal. Und irgendwie noch so ein Konflikt in der Mitte, mehr oder weniger. Ja, 4, 5. Ja. Potato, potato. Okay. Gut. Ja, zumindest daran angelehnt. Also es ist klar, dass es einfach, das ist halt einfach, ja, es ist nicht die klassische Hero's Journey, aber es ist natürlich dann trotzdem, dass man eben halt immer diesen Konflikt hat, irgendwie am Höhepunkt, der dann irgendwie gelöst werden muss und dann noch zu einer Auflösung führt. Genau, also ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn es irgendwie 6 Stunden wäre oder so. Ich glaube, das wäre dann wieder zu wenig Substanz dafür. Ja. So. Aber wenn man jetzt, du hast ja die beiden Spiele jetzt auch viel verglichen, wenn man da jetzt versucht, eine Entwicklung daraus abzuleiten, eine Tendenz. Mhm. Glaubst du, dass, das ist jetzt natürlich wahnsinnig subjektiv, dass für die EntwicklerInnen das hier einfach funktioniert hat und dass sie weiter in so eine Richtung gehen und damit dann noch weiter weg von so, ich sag mal, hyper inszenierten Erfahrungen und noch mehr Richtung Gameplay? Ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wahrscheinlich trotzdem auch im Indie-Space ein bisschen davon abhängen, wie gut die Spiele sich im Vergleich finanziell so machen. Ja. Ich weiß nicht. Also ich denke mir immer so ein bisschen bei so Studios, die so eine Historie haben, eben mehr auf Inszenierung, auf also so Gameplay-Light-mäßig. Ja. So. Dass Studios solche Spiele machen, das, also für mich ist es immer so das Gefühl, wenn dann ein Spiel kommt, wo dann irgendwie ein Gameplay-Element dazukommt, dass es irgendwie so ein bisschen so ein Zugeständnis ist in dem Markt. So. Mm. Weil sich Spiele mit einem Kampfsystem und mit einem Dodge-Roll besser verkaufen als reine oder hauptsächlich storybasierte Spiele. Ist nur eine Vermutung. So, ich habe da keine Beweise, um das irgendwie zu untermauern. So, aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen, ich meine, gerade in der jetzigen Landschaft für Videospiele wird ja jedes Jahr schlimmer. Also gerade für Indies irgendwie durchzuscheinen und irgendwie aufmerksam zu machen auf sich. Und wenn man dann irgendwie noch so eine Nische bedient irgendwie, die zwar irgendwie ein extrem tolles audiovisuelles Erlebnis ist, aber halt nicht irgendwie so eine Kerngruppe an SpielerInnen anspricht, die man halt braucht, um ein Spiel irgendwie finanziell um irgendwie allein die Kosten wieder reinzubringen für so ein Spiel. Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt auf jeden Fall nicht wieder zurückgehen und sagen, ja, wir machen jetzt, das nächste Spiel wird quasi, weiß ich nicht, ein Visual Novel, das du nur durchklickst, so ungefähr. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Ja. Ach, bei Visual Novel, ich habe das gestern einer Freundin erzählt, dass wir immer How Long to Beat the Game spielen im Discord. Jede Folge erwähnen wir das mittlerweile. Und da habe ich auch als Beispiel genannt, dass Visual Novels besonders schwer zu erraten sind, weil manchmal hast du einfach welche mit so 80 Stunden Completionist Time. Ja, also, das stimmt. Vielleicht ist das einfach ein Markt, nur weil der uns nicht zusagt, dürfen wir den trotzdem nicht unterschätzen. Aber ich glaube, vielleicht, um jetzt hier bei Neva oder Nomada Studio zu bleiben, ich glaube, ich würde dir da recht geben, so rein vom Gefühl her, dass es keinen Sinn ergeben würde, jetzt wieder zurückzugehen, einfach weil also, das macht ja generell niemand. Also, du musst dich ja weiterentwickeln und du willst dich ja auch weiterentwickeln. Du hast ja dann irgendwie neue Skills gelernt und neue Erfahrungen gemacht und willst dann ja darauf aufbauen. Und bis du irgendwann so weit bist, dass du sagst, wir gehen back to the roots, da musst du halt irgendwie, weiß nicht, 10 Spiele in einer Reihe veröffentlicht haben. Ja. Also alles andere würde ja gar keinen Sinn ergeben. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall dem Studio natürlich gönnen, wenn sie noch ein drittes Spiel machen können. Natürlich. Ne? Man weiß es nicht. Also wie gesagt, heutzutage, man weiß es einfach nicht, ob ich weiß nicht, wie Gris performt hat oder Gris. Ich weiß nicht, wie Neva performen wird. Also so den Steam-Rezensionen nach, beides sehr erfolgreich. Also auch wenn du dir die Anzahl der Rezensionen anguckst, das lässt sich schon sehen. Hm. Ja, wir gucken einfach mal, was da noch so kommt bei Nomada. Vielleicht ist das nächste Spiel dann, weiß ich nicht, ein Echtzeitstrategiespiel mit PvP-Modus und wunderschönen Landschaften oder so. Wunderschöne Landschaften, die man quasi zerbomben kann mit seinen Einheiten. Worms in schön. Worms in schön, genau. Ja. Toll, ja, freue ich mich jetzt schon drauf. Das wäre doch mal was. Ja, aber solange das noch in der Entwicklung ist, dieses Spiel, das natürlich bestimmt gerade jetzt schon entwickelt wird von dem Team, kann man ja auf sein Handy gucken und dein zweites Spiel spielen. Ja, sollte man nicht? Einfach, doch, sollte man. Aber als du aufs Handy gucken gesagt hast, das hat so einen aktuellen wunden Punkt bei mir getroffen, weil ich verbringe zu viel Zeit bei Instagram. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Es geht mir aktiv schlechter danach, nach so einer Reel-Session. Ich hasse das. Und deswegen habe ich mir, ich weiß gar nicht warum, aus irgendeinem Grund habe ich mir ein Spiel runtergeladen. Ich spiele nie auf meinem Mobiltelefon, außer Flipflop Solitär. Das ist eine Empfehlung von Daniel gewesen damals. Und das ist ein Spiel von Zach Gage. Und dann habe ich, also da gibt es jetzt auch Achievements drin. Und es ist sowieso ein wahnsinnig gutes Solitärspiel. Und da habe ich letztens auf so ein Symbol gedrückt, auf so einen Knopf, der ist da schon immer gewesen und ich habe mich nie darum geschert, was er bedeutet, wohin er mich führt. Und dann hat er mich zu einer Liste geführt mit allen Spielen von Zach Gage. Und dann gab es da eines, das heißt Type Shift, irgendwas mit Anagramm. Also jedes dieser Spiele hatte so 3-4 Wörter, ne, was so Genre ist, was einen so erwartet. Und hier war es irgendwas mit Anagramme finden. Und da dachte ich so, das klingt ja so semi-intellektuell. Das ist ja wohl das perfekte Handyspiel. Und es gibt mehrere Spielmodi. Ich habe auch bisher noch nichts dafür bezahlt. Man kann unterschiedliche Packs freischalten mit neuen Rätseln im Grunde. Es ist ein Worträtselspiel und wenn man dann auf einen so ein Pack klickt und auf ein Level, dann hat man da so, sagen wir, 5 Spalten, die so ein bisschen wie ein Zahlenschloss funktionieren. Also du kannst jede Spalte drehen und den Buchstaben auswechseln. Das sind scheinbar random Buchstaben. Und dann müssen halt in der Mitte, in der Zeile in der Mitte, die auch gehighlightet ist farblich, da muss dann ein Wort stehen. Also so ein bisschen wie Wordle, wenn man, es gibt ja so Wörter, so ich glaube heute war das Wordle Scoop und dann probierst du Swoop und Stoop aus und du änderst die ganze Zeit nur einen Buchstaben und es ist jedes Mal ein existierendes Wort, aber nicht das, was gesucht ist. Hier in TypeShift wirst du für jedes Wort belohnt. Es gibt bestimmte Wörter, die du finden musst. Also, es gibt die eine Version, da wird, sobald du ein Wort gefunden hast, jeder Buchstabe in diesem Wort farbig markiert. Und du musst quasi so viele Wörter finden, dass jeder Buchstabe in diesem jeweiligen Rätsel farbig markiert ist und einmal mindestens benutzt wurde. Und am Ende siehst du, was so die Minimalanzahl von Wörtern ist, die gefunden werden müssen und welche Bonuswörter du gefunden hast. Das ist die eine Variante. Die andere, die ist aber noch viel, viel besser. Da hast du auch wieder genau den gleichen Look mit diesem Buchstabenzeilenschloss quasi. Und dann hast du unten aber Hinweise, so ein bisschen wie in einem Kreuzworträtsel. Und dann musst du das Wort finden in dem Buchstaben-Zahlenschloss-Salat. Und das ist so wahnsinnig schwer. Also, das ist so schwer. Ich habe wirklich die meisten, also ich habe alle angefangen, die es günstig, vielleicht günstig umsonst gibt. Und ich habe 2, glaube ich, bis heute immer noch nicht gelöst. Man könnte das ja brute-forcen, würde man jetzt meinen, dass du einfach alle möglichen Wörter testest. Aber das sind so viele Möglichkeiten, so viele mögliche Wörter und dann auch so viele Wörter, die ich halt einfach nicht kenne, die da drin sind, die gesucht werden, dass man es nicht brute-forcen kann. In der Version ohne Clues rastet es quasi sofort ein, wenn du ein Wort gefunden hast. Und in der Version mit den Hinweisen musst du auf den jeweiligen Hinweis klicken, den du lösen willst. Das heißt, es dauert auch ein bisschen, wenn du das erzwingen willst. Hat aber den Vorteil, je mehr man findet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Buchstaben, die in den noch offenen... Oh, jetzt ist mein Licht ausgegangen. Dass Buchstaben, die in den noch offenen Hinweisen nicht sind aus... Nee, warte. Jetzt hat mich das Licht verwirrt. Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Also, mach mal. Wenn du, sagen wir mal, du hast ein S als Anfangsbuchstaben. So ist eine Möglichkeit. Du hast ein W, ein T und ein S. Und dann hast du aber alle Hinweise gefunden, in denen S der Anfangsbuchstabe ist. Dann wird dir das S weggegraut, so ausgeblendet quasi. Das heißt, es macht es leichter. Du hast dann nur noch, gesagt, T und W oder sowas. Mhm. Das heißt, alle Buchstaben, die du nicht mehr brauchst, verschwinden. Was natürlich die Anzahl der Möglichkeiten reduziert, was es aber irgendwie nicht leichter macht, finde ich. Auf jeden Fall habe ich das jetzt viel gespielt, genauso wie ich Flipflop Solitär gespielt habe, immer beim Seriengucken. Ich gucke gerade Dr. House, ist ganz hervorragend, und dann dazu so ein bisschen Typeshift. Es ist einfach ein Vibe. Ich find's toll. Es macht mir Spaß. Ich bin kurz davor, eine Version, ein neues Pack mit neuen Rätseln zu kaufen, weil ich es einfach toll finde. Ich finde das auch völlig okay. Man kann auch mal für Handyspiele Geld ausgeben, finde ich. Das letzte Mal, dass ich Geld für ein Handyspiel ausgegeben habe, das war, glaube ich, Threes. Als wir es für unseren Buchclub mal gespielt haben, das war fast so schlimm wie Subterfuge. Da habe ich so viel Zeit reingesteckt. Boah. Ja, das waren gute Zeiten damals. Der Buchclub. Ja. Aber ja. Ja. Das ist auch schon lange her dann tatsächlich. Ja. Aber ich muss tatsächlich auch überlegen, wann ich das letzte Mal Geld ausgegeben habe für ein Handyspiel. Also ich habe irgendwann mal sicher auch mal so ein Spiel gespielt, wo du quasi dir so Coins kaufen konntest. Und dann irgendwie. Das trifft auf nicht wenige Spiele zu. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Aber ja, ich finde, das ist ja auch mal wieder ein Thema, ne? Mobile Games sind Mobile Games Games. Und die Antwort ist ein klares Jein natürlich, ne? Weil es gibt. Findest du? Ja, also klar, ich meine, es gibt Handyspiele, das weiß ich nicht, das will ich nicht als Spiel bezeichnen, aber es gibt auch hervorragende Spiele, die mobile optimiert sind. So. Es gibt auch Spiele bei itch.io, die ich nicht als Spiel bezeichnen würde. Oder bei Steam. Ja. Also. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, die Anzahl an Spielen ist, glaube ich, auf Mobile. Auf mobilen Plattformen höher als die Anzahl von Spielen. Ich glaube, du meinst nicht Spiele in Anführungszeichen, sondern einfach straight up Scam. Scams, ja. Also liegt natürlich auch daran, dass zum Beispiel beim Play Store gibt es ja auch quasi keine, also da kann ja jeder alles hochladen. So. Ja, ja. So, und es gibt da zum Beispiel zumindest bei itch.io gibt es natürlich das auch eher nicht, aber bei Steam gibt es ja zum Beispiel diverse Schranken, sag ich mal. Aber ja, ich meine, So, allein so kann ja auch einfach schon. Allein deswegen gibt es ja auch super viel Malware im Android Store, weil das halt einfach dürftig nur gecheckt wird. Verpestet. Ja, es ist verpestet, das stimmt. Deswegen ist, glaube ich, auch einfach die Barriere, also für mich persönlich auch höher, weil man müsste ja dann tatsächlich aktiv gucken nach wirklich guten Seiten, die dann irgendwas empfehlen, zum Beispiel. Weil wenn du irgendwie auf empfohlene Spiele gehst im Play Store, das ist nur Trash. So. Ja. Das ist nur Müll, das sind nur diese irgendwie, ja, wie gesagt, Sachen, wo du halt irgendwie dann, keine Ahnung, jeden Tag 10 Euro ausgeben musst, damit du dann irgendwie dreimal auf ein Gebäude klicken kannst, das dann fertig gebaut ist, so ungefähr. Das ist halt nur so dieser Kreislauf von diesen ganzen Spielen, die empfohlen werden. Und guck mal, was mir hier gerade empfohlen wird. Ja, guck mal. Mein Handy ist gerade nicht an mir, aber ja, was denn? Call of Duty Mobile. Geil. Aber auch das ist so krass, ne? Call of Duty Mobile, das ist so eine Gelddruckmaschine für Activision, beziehungsweise jetzt Microsoft. Das ist schon krass. Das wird echt viel gespielt. Loop Hero, SpongeBob, irgendein Marvel Snap, Raid Shadow Legends und Hill Climb Racing 2. Ich war vor 10 Jahren hatte ich irgendwie ein Amazon Kindle oder sowas, da hatte ich das drauf. Ich habe das so gesuchtet. Das war so ein gutes Spiel einfach. Das war der Vorgänger zu hier dem mit dem... Hier, jetzt spielen noch alle das, wo du so angekettet bist und mit deinen Freunden aus der Hölle nach oben klettern musst. Ja, ja. Und ne? Der Vorgänger davon war das, wo du in dem Kessel sitzt. Habe ich jetzt auch den Namen vergessen? Und der Getting Vorgänger, Over It mit Bennett Foddy. Getting Over It, genau. Und der Vorgänger dazu, das ist hier dieses Hill Climb Racing. Das ist meine These. Hm. Naja. Ach, Mobile Games. Look how we've come, sag ich dazu nur. Genau, das nächste, vierte und letzte Spiel für diese Folge ist Drova. Drova ist aus vielen Gründen interessant. Zum einen, es ist von einem deutschen Studio namens Just 2D, also nur 2D, einem kleinen deutschen Studio, es sind 6 Leute insgesamt, und sie kommen aus dem schönen Magdeburg, also ein ostdeutsches Studio. Und Drova ist ein isometrisches Pixel-Action-Rollenspiel. Und die Inspiration ist eindeutig, also die sagen es auch selbst, Gothic. Ohne Gothic wäre dieses Spiel, glaube ich, nicht entstanden. Der gesamte Vibe ist 100% Gothic. Und ja, vielleicht ein bisschen zur Geschichte oder zur Story besser gesagt. Man gehört einem Clan an. Also es ist, heißt auch in der Beschreibung, dass viel von so keltischer Mythologie inspiriert ist. Von dem habe ich noch nicht so super viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber naja, auf jeden Fall, man gehört einem Clan an. Und DruidInnen kommen zurück von einer Mission und haben einen magischen Stein dabei, der auf das Land der Sagen hindeutet, auch Drova genannt. Und zwei der DruidInnen haben dann die Idee, wir müssen in den Wald, wir müssen gucken, ob dieser Stein wirklich ein Tor öffnen kann nach Drova. Und unser Charakter, den wir dann selber erstellen können, also es gibt tatsächlich eine Character Creation, das ist auf jeden Fall auch anders im Vergleich zu Gothic, weil da gibt es natürlich keine Character Creation, das ist mir dann der namenlose Held. Und man folgt dann diesen DruidInnen und die schaffen es, ein Tor zu öffnen, aber werden dabei von irgendwelchen Monstern angegriffen und einer stirbt schon direkt. Und die zweite Druidin, mit der können wir dann quasi mit Hilfe eines sogenannten Göttlichen, was dann im Endeffekt die Götter sind in dieser Welt, nach Drova rüberjumpen, so, aber sie stirbt dann auch. Das heißt, sie haben diesen Stein jetzt in der Hand, mehr oder weniger, und sie sagt, bring das zu den Druiden nach Nemeton. Und Nemeton ist dann augenscheinlich eine Siedlung in Drova. Und ja, man kommt quasi rein in diese Welt und ist natürlich komplett auf sich allein gestellt. Es ist eine komplett fremde Welt, die, je nachdem, wie man fragt, für die einen eine Verheißung ist, für die anderen so ein bisschen ein Gefängnis, was dann auch so ein bisschen auf das Minental anspielt, weil natürlich klar, Gothic 1 ist man auch in einem Gefängnis, ja, mehr oder weniger. Und man muss sich halt zurechtfinden ohne jegliche Hinweise in dieser Welt. Und spannenderweise bekommt man am Anfang auch direkt so einen Diego-like vorgestellt. Diego ist ja quasi der Charakter in Gothic 1, dem man am Anfang begegnet, der einem direkt sagt, hier, komm doch mal ins alte Lager, such mich da, wenn du mich findest, dann gucken wir mal, wie wir irgendwie so dafür sorgen, dass du hier ankommst. Und das Diego-like in Drova ist Asmus. Asmus kommt aus Nemeton und gibt einem quasi den ersten Hinweis, ja, lauf doch mal da lang, lauf mal zu den Holzfällern. So, die könnten Hilfe gebrauchen. So. Und wir sehen uns ja dann später in Nemeton, du findest mich dann schon so ungefähr. So ein bisschen Diego-mäßig halt. Und es wird einem auch schnell klar, dass es halt verschiedene Fraktionen gibt. Dann, als man dann im Holzfällerlager ankommt, sind die gerade dabei, eine Brücke zu reparieren, nach Nemeton eben, und beschweren sich aber darüber, dass quasi Nemeton keinen Schutz geschickt hat. So, also keine Kämpfer, um irgendwie diesen Bau zu überwachen, obwohl sie eigentlich mit Nemeton alliiert sind. Es gibt nämlich auch das Ruinenlager. Das sind quasi die sich abgespalten haben von Nemeton. Also Nemeton möchte mehr oder weniger Drova in das Land der Sagen verwandeln, also Drova sichern und zum Erblühen bringen, sage ich einfach mal so formuliert. Und die Leute aus dem Ruinenlager wollen ihm entkommen aus Drova. Und da sind auch so ein bisschen im Ruinenlager sind so ein bisschen so die Shady-Charaktere, die dann zum Beispiel mit so Rostmoos handeln, was im Endeffekt das Sumpfkraut ist von Drova, das Sumpfkraut-Äquivalent. Und die es ist auch so ein bisschen dann eben diese, wie sag ich mal, ich komme das Wort gerade nicht. dieses Gleichgewicht zwischen, wie in Gothic, neues Lager, die ganzen Banditen und Söldner, die eben entkommen wollen, ist im Endeffekt das Ruinenlager. Und das alte Lager ist dann eher so Nemeton, die dann eben das, was da ist, sozusagen das nutzen wollen und da irgendwie dann eben so florieren, mehr oder weniger nicht unbedingt direkt ausbrechen wollen, weil es ihnen ja, da gerade ganz gut geht, so ungefähr. Und pikant, der Anführer vom Ruinenlager ist der Bruder von der Anführerin von Nemeton, sozusagen. Also auch noch ein bisschen so ein Geschwister. Wie heißt der? Pikant? Nein, pikant ist nur diese Tatsache. Ach so. Der Charakter, also der Bruder. Das wäre aber ein guter Name auf jeden Fall für so einen Anführer von dem Lager. Pikant. Der heißt Jero. Jero ist quasi der Anführer des Ruinenlagers und den Namen der Anführerin von Nemeton habe ich vergessen, auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall neues Lager versus altes Lager. Und genau, und in diesem Ruinenlager gibt es dann auch so Arena-Kämpfe, also alles ein bisschen rougher. Und in Nemeton, da ist das eher so ein bisschen traditionalistischer. Man glaubt eben an Naturgötter und versucht halt dieses Moor und diese Landschaft, die mehr oder weniger versucht, sich halt die grünen Wiesen und Felder zurückzuholen, mit so Grenzsteinen, so Runensteinen einzudämmen. Und dann sozusagen da so einen Schutzwall, so einen magischen zu errichten, mehr oder weniger. Und genau, ganz wichtig dabei ist auch noch, dass beide Lager, beide Fraktionen so ein bisschen auch eine Verbindung haben zu den Hinterlassenschaften der Vergangenen. Und die Vergangenen sind so sehr Roman Empire-coded. So, also von den Namen der Charaktere, die man so findet, in so Briefen und von den Ruinen, also alles sehr klassische Periode. Genau, es ist halt so eine Kultur, die untergegangen ist, so, ne? Wie das römische Imperium ja auch. Und man weiß nicht so viel über die, außer dass sie mehr oder weniger halt so ein bisschen die Runenmagie entdeckt haben, damals. So. Und ganz wichtig in Drova ist, genau wie in Gothic auch, dein Tagebuch. Denn es gibt, wie auch in Gothic, es gibt keine Questmarker, es gibt keine Tooltips, man muss quasi selbst herausfinden und selbst suchen, anhand der Hinweise, die man halt von Charakteren bekommt, die man in seinem Tagebuch irgendwie hat. Und genau, also es ist extremely gothic, auch bei den Umgebungskarten. Am Anfang gibt es eben keine Karte, die man aufrufen kann. Aber man kann halt relativ früh so grobe Karten kaufen, dann kann man genauere Karten kaufen. Und wenn man diese genaueren Karten hat, kann man dann später auch noch Tinte kaufen und dann so wichtige Punkte markieren. So, also es ist wirklich sehr, sehr an Gothic auch angelehnt, weil da musst du ja auch quasi für jeden Bereich eine eigene Karte kaufen, so ungefähr. Und spielerisch ist es sehr, also eine Mischung aus Gothic auf der einen Seite, aber auch Diablo tatsächlich. So, weil, also mechanisch, was mechanisch Gothic ist, ist eben, du hast halt nach jedem Stufenaufstieg hast du Lernpunkte und die Lernpunkte kannst du stecken in Talente, also Kampftalente mit Schwert, Speer, Dolch und Axt oder Bogen und Schleuder. Du kannst Handwerk lernen. Du kannst Tränke brauen lernen, auch ganz wichtig, weil auch in Gothic auch schon sehr wichtig. Das Erste, was man machen sollte, ist Tränke brauen lernen, weil dann kann man mich die speziellen Kräuter, die man findet, ganz besondere Kräuter, ja, zu Tränken brauen, die dann statt plus 1 Stärke, plus 5 Stärke geben. Und genauso ist es in Drova eben auch. Und du kannst aber auch eben direkt deine Lernpunkte in Attribute investieren, Stärke, Geschick und Geist. Und ja, ein weiterer Gothic-Aspekt ist natürlich, dass du dich in die jeweiligen Fraktionen anschließen kannst. Dass du halt dann sozusagen erst Ansehen und Fürsprecher gewinnen musst bei den jeweiligen Fraktionen, dich dann eben ja einer von beiden Fraktionen anschließen kannst. Und kämpferisch ist es halt so ein bisschen wirklich Diablo-mäßig mit so, naja, Soul, also übertrieben, es wäre übertrieben zu sagen, es ist ein Souls-like, auf gar keinen Fall. Aber du hast halt auch, also Ausweichen ist sehr wichtig. Du kannst später auch, wenn du dein Schild genug hochlevels, dein Schildskill, kannst du auch einen Perfect Block machen, wo dann quasi die Gegner im Gestunt sind, also auch so ein bisschen, also kein Parry, aber halt so ein Perfect Block, ne? Und genau, wenn du blockst, verlierst du halt Ausdauer statt Lebensenergie, wenn du ausweichst, kostet es Ausdauer, du kannst auch Kombos durchführen und genau, es ist halt ein bisschen, also ein bisschen die Mechanik, wie auch ein bisschen bei Gothic, erschwert die Kämpfe unnötig tatsächlich, weil du halt wirklich 2 bis 3 Mal ausweichen kannst, maximal. Und dann halt die Ausdauer weg ist. So. Zumindest Stand jetzt, wo ich jetzt bin. Ich bin immer noch im ersten Akt, habe jetzt 15 Stunden gespielt, aber natürlich, wie auch bei allen Gothic-Teilen, ich mache alle Quests, die es gibt, alle, die verfügbar sind, kurz bis zur Aufnahme in den jeweiligen Lagern. Also wirklich, durchsuche alles, was ich durchsuchen kann, finde irgendwie alle seltenen Schätze etc., was irgendwie so möglich ist. Und dann trete ich erst im Lager bei. Habe ich immer so gemacht. Und das machen wir auch jetzt so bei Drova. Ja, ist auch der einzig richtige Weg. So, genau. Und ja. Genau, dadurch, wenn die Kämpfe halt so ein bisschen, also muss das schon ein bisschen, werden halt ein bisschen anstrengend teilweise. So. Und was ich halt ein bisschen schade fand, zum Beispiel, ist, dass bei Drova, es wird halt auch gesagt, es ist Gothic in der Hinsicht, dass du überall hingehen kannst am Anfang. Und die Gegner nicht mitleveln, was ja früher auch Standard war in Spielen, ne? Also, dass die Gegner nicht mitgelevelt haben. Und dass du halt wirklich auch an Punkte kommst, wo du sagst, okay, hier habe ich keine Schnitte, so, ich muss später noch wiederkommen. Bei Gothic war das so. Und bei Drova ist es nur zum Teil so, finde ich, weil es gibt wirklich nur wenige Orte, wo man am Anfang halt wirklich eine Herausforderung, also wenn man entsprechend gelevelt hat und vielleicht ein bisschen bessere Waffen gefunden hat und so, wo es wirklich Herausforderungen gibt, finde ich zumindest. Zum Beispiel eins war halt, eine Herausforderung ist, einen Bären zu besiegen, der in so einer Höhle sich eingenistet hat, das wirklich schwierig war, oder ein Banditenlager, wo dann irgendwie 30 Banditen auf einmal dich attackieren, so. Klar, am Anfang schwierig und ansonsten ist halt relativ gut handelbar, finde ich, wenn man sich ein bisschen hochgelevelt hat. Und was halt auch wichtig war bei Gothic natürlich, ist die Atmosphäre, dadurch, dass halt die Charaktere alle ihren eigenen Tagesablauf hatten. So, ne? Dass halt dann irgendwie die nicht immer am selben Ort waren, sondern halt dann an einem Punkt halt mal, weiß ich nicht, zum Lagerfeuer gegangen sind, sich irgendwie ein Stück Fleisch gebraten haben und dann irgendwie in die nächste Ecke und Sumpfkraut geraucht haben, was auch immer. Das ist auch nur, das ist bei Drova auch nur so semi tatsächlich vorhanden. Genau, aber man muss natürlich auch sagen, es ist ein 6-Personen-Team, so. Also man darf natürlich nicht zu viel erwarten, muss man ganz ehrlich jetzt natürlich sagen. Und ja, das dachte ich auch eben kurz. Und andererseits, ja, wenn du schon diese Erwartungshaltung schürst, indem du sagst, es inspiriert von dem und dem, dann erwarte ich doch auch entsprechend was. Also ja, ja. Ja, es ist so ein bisschen, es ist halt so eine Balance, beides, die man dann, die man da irgendwie finden muss. So. Und diese Tatsache, dass sie quasi nur so ein kleines Team sind, ist zum Beispiel auch, ich habe halt viel auch gelesen, dass es gibt ja auch viel mehr Fraktionen in Drova, aber du kannst dich halt nur 2 anschließen. Es gibt zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, die Ruinenräuber, die mehr oder weniger das große Geheimnis der Vergangenen entschlüsseln wollen, indem sie halt Siegelsteine finden in der Welt. Du kannst halt für die arbeiten, aber du kannst dich denen nicht anschließen direkt. Also die haben quasi keine eigenen, weiß ich nicht, keine eigenen mehrere Questlines oder irgendwie eigene Ausrüstung oder so. Mhm. Und das war halt auch so ein Punkt, den ich zum Beispiel bei Steam in den Foren da gelesen habe, dass es halt irgendwie so viele mögliche Fraktionen gab, die man sich hätte anschließen können. Aber dass halt nur die 2 das sind und das relativ linear auch ist, so. Fanden halt einige Kommentierende ein bisschen schade, aber dann hat auch ein Dev gemeint, so, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Ruinenräuber zu einer dritten Fraktion gemacht hätten, das hätte einfach den Scope so nochmal so exponentiell vergrößert. Und es war jetzt quasi schon natürlich großer Aufwand, das irgendwie hinzubekommen. So, von daher verständlich, die sollen sich auch nicht überarbeiten, die Leute. Aber es, wie du sagst, ist natürlich auch schwierig, weil man muss dann auch ein bisschen, also Erwartungsmanagement betreiben, auch von Seiten der Devs aus, finde ich. So, also klar, inspiriert von Gothic, aber muss dann auch irgendwie so ein bisschen, also ist schwierig, das natürlich irgendwie den richtigen Ton auch dann zu treffen, zu sagen, ja, wir sind inspiriert von Gothic, aber wir sind eigentlich viel kleiner und eigentlich viel linearer und wir haben irgendwie nur die Hälfte der Quests so ungefähr. Macht man ja auch nicht so. Man will sich auch nicht kleinreden, nee, dahinter, aber es ist halt schwierig. Ja. So. Quests, wo wir gerade schon dabei sind, fand ich auch tatsächlich einen ganz guten Mix. Es gibt halt so klassische Sachen wie zum Beispiel, ich muss irgendwie Essen kochen für die Hauer, aka Butler oder Schürfer, wie sie in Gothic hießen, die halt einfach in der Mine Erz hauen. Und ich brauche irgendwie 10 Äpfel dafür oder so, also eine ganz klassische Fetch-Quest. Oder es gibt aber auch dann zum Beispiel, gerade bei den Ruinenräubern eben, dass du in Ruinen, wo dann diese Siegelsteine zu finden sind, halt darauf zugeschnittene Quests, also zugeschnittene Rätsel lösen musst. Zum Beispiel über so ein Feld mit so Steinplatten gehen und wenn du auf die falschen trittst, dann nimmst du halt Schaden, weil es halt Fallen sind. Das heißt, du musst einen richtigen Weg durchfinden. Solche Sachen zum Beispiel. Oder dass du, was ich auch ganz witzig fand, im Ruinenlager kannst du quasi um die Gunst von einem wichtigen Charakter zu erlangen, kannst du halt einen Arena-Kampf sabotieren, indem du halt, also das hat mehrstufig halt. Du musst dann zum Beispiel für den Charakter, der gewinnen soll, musst du seine Waffe finden, die er verloren hat. Du darfst, musst irgendwie eine stumpfe Waffe klauen für den anderen, damit er quasi seine Waffe nicht schärfen kann. Du musst irgendwie sein Essen mit Abführmittel versetzen, so ungefähr. All damit einfach der Underdog die besseren Chancen hat. Und oder auch, was ich auch eine Quest fand, die relativ überraschend war, weil die einfach so noch so ein ganz neues Ding aufgemacht hat, ist zum Beispiel, dass du in der Taverne kannst du quasi, also in der Taverne nicht in der Stadt, sondern außerhalb so ein bisschen, kannst du mit einer Frau flirten und es ist natürlich klar, dass es eine Falle ist, weil die dann sagt, komm, lass mal nach draußen gehen, ich zeig dir was ganz Besonderes, ne? Offensichtlich ist das eine Falle. Natürlich gehe ich auch mit, weil ich dachte, immerhin gibt es vielleicht XP dafür und natürlich ist klar, dass jemand dazukommt, so, ne? Und sagt, hier, wir sind jetzt zwei weitere Leute und es ist kein Foursome, sondern wir rauben dich jetzt aus, so ungefähr. Und dann, wenn du dann niedergeschlagen wirst, offensichtlich, weil du zu schwach bist noch, heißt es halt, okay, es geht's ab mit dir ins Moor. Und dann so, okay, was heißt ins Moor? So, und dann wacht man halt auf und ist halt dann irgendwo unter der Erde in so einer Höhle gefangen genommen, hat auf einmal so Buddler-Klamotten an, bekommt einen Spitzhacken eingedrückt und gesagt, hier, wir müssen jetzt hier Ruinen freilegen, weil wir suchen ein bestimmtes Artefakt. So, und dann musst du erstmal halt sozusagen ohne deine Ausrüstung eine Stunde, eineinhalb in diesem abgeschlossenen Bereich dich irgendwie Quests erledigen und irgendwie Steine kloppen, Wege freilegen und dann am Schluss halt einen Gefangenenaufstand anzetteln. So. Und, das ist voll clever. Ich dachte erst, es ist wie diese Falle in Elden Ring, wo du dann in Caelid in so einer Mine aufwachst. Aber in besser. Ja. Naja, das ist schon. Das ist schon cool gemacht auf jeden Fall. Also es sind auf jeden Fall einige gute Ideen drin, so auch im Quest-Design. Was mir so ein bisschen fehlt, sind so Entscheidungen mit echten Konsequenzen tatsächlich oder so Wahlmöglichkeiten auch einfach. Außer die Wahl des Lagers, wo du dich ihm anschließt. Aber auch das dann irgendwie relativ linear dann. Aber auch hier wieder kleines Team ist schon okay, sag ich mal, weil vor allem der Vibe halt stimmt. So. Also die Kämpfe sind vielleicht ein bisschen hakelig, sind nicht ganz super krass optimiert. Die Story finde ich soweit interessant, wird vielleicht noch ein bisschen interessanter. Es ist auch so ein bisschen, wird auch ein bisschen angeschnitten, so Konflikt, Tradition versus Moderne, so ein bisschen auch, ne, mit den beiden Lagern. Und es ist halt umfangreich, also es ist wirklich viel Substanz drin auf jeden Fall. Also eine relativ große Welt für so ein kleines Studio. Und ja, also generell, also ich find's cool, dass sich auch heute noch irgendwie Studios, kleine Studios, daran versuchen, so ein bisschen den Vibe einzufangen von Gothic, was ja einfach, einfach ein relativ, also ein Meilenstein auf jeden Fall war. So. Und auch mal ganz cool zu sehen, dass es quasi auch ein deutsches Studio mal wieder macht, weil Gothic hat ja so ein bisschen auch das das Genre umspannende Genre Eurojank mit begründet. So. Und da kamen ja letzter Zeit viele Spiele, also viele, das nennen wir so Rollenspiele oft aus Europa eben, die viel wollen und auf drei Viertel des Weges ein bisschen einknicken, so ungefähr. Haben aber auch sehr viel Charme. Da kamen tatsächlich ja ganz viele Spiele, zum Beispiel jetzt aus Osteuropa oder irgendwie aus Frankreich, so Spiders ist ja auch so ein Studio, was ganz viele von diesen Rollenspielen macht, wo ihnen so ein bisschen zur 8 von 10 fehlt. Das sind ja so eine 6,5 von 10, aber mit sehr viel Charme. Und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, weil es halt eben wieder ein deutsches Studio ist, das eben diesen Gothic-Vibe einfangen möchte. Und fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und ja, also es wird auf jeden Fall mich, denke ich, noch bis zum Ende weiter beschäftigen und fesseln, dieses Spiel. Und eins der wenigen Spiele, das länger als 15 Stunden ist, würde ich sagen, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich zu Ende spielen werde. Ja. Das ist doch ein positives Zeichen. Also, ist gut fürs Spiel, das ist das, was ich meine. Und kennst du das, wenn man irgendwie ein Spiel sieht und das ist genau das, was man wollte, ohne dass man das vorher hätte benennen können, einfach weil das so viele Boxen checkt, So sieht das für mich aus. Ich habe Gothic nie gespielt. Ich habe Gothic 3 damals gespielt. Das schwarze Schaf. Auf dem Familienrechner, der in meinem Zimmer stand. Mhm. Und ich habe das vor, weiß ich nicht, wann haben wir mit diesem Lost Levels Podcast angefangen? Da irgendwann habe ich das nochmal replayed, fand es grausam. Aber ich habe das damals so sehr geliebt. Und ich habe aber nicht Tränke mixen gelernt, sondern Tiere häuten, weil ich Geld brauchte und ich wollte alles rausholen. Ja. Und das ist, ich denke da noch. Kann man auch lernen, mit Rover natürlich, ne? Tiere häuten, ganz wichtig. Das überzeugt mich nur noch mehr. Ja, ich muss gar, ich muss gar nicht noch mehr überzeugt werden eigentlich. Ich bin schon komplett sold. Und es ist einfach, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Es ist jetzt nicht, als hätte ich mich auf die Suche nach einem Spiel gemacht, das irgendwelche Erinnerungen hochleben lässt oder so einen großen Nostalgiefaktor für mich hat. Aber es ist einfach was, das ich, oh, es klingt jetzt richtig kitschig und pathetisch, aber es ist so ein Zuhause-Spiel, weil es eines, weil Gothic so eines der ersten Spiele war, die ich wirklich gespielt habe. Und das simuliert und oder reproduziert das jetzt vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, am Ende ist es doch einfach Nostalgie, glaube ich, was ich hier wortreich umschreiben will. Mhm. Aber ja, oh, ich habe einfach richtig Bock drauf. Ich habe auch richtig Bock, mal wieder so richtig in einem Spiel zu versinken. Aber wer hat die Zeit? Wer hat die Zeit? Ja, also ich würde schätzen, Drova. Also ich weiß halt nicht, ich bin noch im ersten Akt, ne, wie gesagt, weil ich habe noch keinem, hab mich noch keinem Lager angeschlossen und habe jetzt 15 Stunden gespielt. Ich weiß halt nicht, wie viele zum Beispiel neue Quests dazukommen jetzt im zweiten Akt und in den folgenden Akten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Großteil der Karte schon erkundet habe, so, aber es gibt noch ein neues Gebiet, also ein eigenes Gebiet quasi später im Spiel. Und es gibt auch noch irgendwie, ja, vielleicht so ein Viertel der Karte, das jetzt noch momentan nicht erreichbar ist. So, Stand jetzt. Dass es später erreichbar wird. Deswegen, weiß ich nicht. Also ich glaube, 40 Stunden vielleicht. So. Also ein Elden Ring DLC quasi. Ungefähr. Von der Größe her. Ja, Internet sagt zwischen 30 und 40 Stunden und wenn das, was hier in How Long to Beat angegeben ist, das Richtige ist, ja, 22 für Main Story, 35 Completion ist, also so in dem Rahmen. Das ist ja schon die Hälfte. Ja. Schon, aber nach 15 Stunden. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie so ein 60-Stunden-Spiel, ob ich dann auch so viel Freude dran hätte heutzutage an diesem Punkt in meinem Leben. Aber so ein 40-Stunden-Spiel, so ein bis drei 40-Stunden-Spiele pro Jahr, das geht. Das klingt machbar und es klingt gut. Ja. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, Persona 5 nochmal zu spielen. A.k.a. 500 Stunden? Ja, ich sehe es einfach null. Null. Ja. Aber du, so ist das. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe. Wir sind einfach nicht mehr jung genug. Wir sind nicht mehr im Studium, wo wir sagen können, komm hier, Vorlesung morgen, egal. Wir spielen jetzt 10 Stunden Persona bis 4 Uhr morgens. So. Oh, ich wünschte, ne? Es war die beste Zeit meines Lebens. Ja, war schon gut auf jeden Fall. War schon ganz gut. Ja, von guten Zeiten, Christina, kommen wir zu schlechten Zeiten. Hm. Und zwar, also, ja, schlechten Zeiten, zumindest inhaltlich, bei deinem Leckerlevels. Wow. Jein. Ich scroll hier mal so ein bisschen runter gerade. Ich habe letzte Episode ja so Kunstfacts vorgelesen und dann schon angekündigt, dass es so ein paar Kunst-Podcasts gibt, die ich gut finde. Einer davon ist Artbust, den es nicht mehr gibt, den ich aber auch schon mal vorgestellt habe. Und jetzt gibt es seit kurzem, relativ kurzem, die zweite Staffel von Tatort Kunst. Das ist ein Podcast vom Deutschlandfunk. Und die erste Staffel, die kam ja so Herbst letztes Jahr raus. Da kann ich sehr empfehlen, die Gurlitt Papers. Mhm. Ist eine hervorragende Folge. Oder Zwei Kisten in Prag über NS-Raubkunst. Das ist sogar ein Zweiteiler. Oder Der doppelte Macke. Da geht es um ein Gemälde, das in zwei Auktionshäusern war. Und dann stellte sich natürlich raus, eines davon ist eine Fälschung. Und man weiß einfach nicht, welche. Und was das bedeutet und sowas. Und wie Gemälde gefälscht werden und wie Auktionshäuser funktionieren. Das alles lernt ich in diesem Podcast. Und deswegen habe ich mich sehr auf die zweite Staffel gefreut. Da habe ich bisher den Dreiteiler gehört über so Museumseinbrüche, wo chinesisches Porzellan gestohlen wurde. Dreiteiler deshalb, weil erstens sind die Folgen jetzt nur noch eine halbe Stunde lang statt ja zwischen 40 und 60 Minuten. Und zweitens hat es sehr viele Exkurse gemacht, so: Woher kommt eigentlich das chinesische Porzellan, das in europäischen Museen steht? Wer hat ein Interesse daran und aus welchem Grund? Es gibt viel über die chinesische Geschichte, es ist extrem spannend gewesen. Und jetzt bin ich, dann habe ich über so verschwundene Kafka-Manuskripte was gehört. Da ging es dann auch viel darum, wie arbeiten Archive eigentlich und wie viel Kilometer Akten sind in Archiven und wie wenig Prozent ist davon digitalisiert oder irgendwie aufgearbeitet, weil einfach genauso wie Museen haben Archive auch einfach kein Geld. Und jetzt geht es gerade über nochmal NS-Vergangenheit mit so einem Bild, wo eine Familie weiß, das hing bei denen im Wohnzimmer, aber sie können es nicht beweisen. Und deswegen hängt das jetzt in einem Museum in Hannover. Absolut abgefahrene Geschichten. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Podcast. Moderiert wird der von, lass mich kurz runterscrollen, Rahel Klein und Stefan Koldehoff. Und Stefan Koldehoff ist wohl so ein Urgestein, der kennt sich so krass aus mit Kunst. Und ich fand aber Staffel 1 besser. Nicht unbedingt die Themen, und ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie jetzt nochmal so sehr viel am Rande des Themas anreißen, einfach um so einen möglichst ganzheitlichen Eindruck zu vermitteln und die Geschichte aus möglichst vielen Perspektiven zu erzählen und dann nochmal so Argumentationsketten aufzugliedern. Weißt du, wieso ist das überhaupt so, wie es ist? Wieso gibt es da keine einfache Lösung für, dass sie da nicht so einfach das hinstellen, sondern das wirklich aufdröseln. Das finde ich sehr, sehr, sehr, sehr gut. Aber man merkt irgendwie, dass da jetzt so ein Skript vermehrt drin ist. Die Interaktionen wirken nicht so authentisch manchmal. Und jetzt habe ich ein Bild von den beiden gesehen. Jetzt ergibt es so ein bisschen mehr Sinn, wie sie sprechen, weil die Stimmen passen nicht so ganz, wie das halt immer so ist. Ne? Du hörst einen Podcast und dann siehst du die Person und sie sehen überhaupt nicht so aus, wie du sie dir vorgestellt hast. Und die Gesichter passen aber zu dem, was sie sagen und welche Persona sie quasi einnehmen. Nur die Stimmen haben für mich nicht dazu gepasst. Vielleicht... Okay. Kann ich jetzt besser damit leben, aber so manchmal sind da einfach so Sachen, wo ich mir denke, dass es unnötig viel inszeniert. Das ist natürlich auch das, was gerade super in ist und gerade bei so öffentlich-rechtlichen Podcasts sehr, sehr viel gemacht wird, so eine Hyperinszenierung. Ist einfach nicht mein Fall, aber das ist Geschmackssache. Und zumindest inhaltlich kann ich das zu 100% empfehlen, diesen Podcast. Der ist sehr, sehr gut. Und ich komme ja nicht umhin, wenn ich jetzt Podcasts empfehle, auch meinen eigenen zu empfehlen. Nicht nur Lost Levels. Ich mache ja einmal im Jahr erscheint für meinen Mini-Newsletter eine Podcast-Folge. Also zufälligerweise einmal im Jahr. Und ich war jetzt mit meiner Schwester in Frankfurt bei der Buchmesse. Und wir haben uns Dark Romance angeguckt. Und das war so eine vollkommen neue Welt für mich. Da war ich bin immer noch nachhaltig schockiert, wenn ich da schon wieder anfange, drüber nachzudenken. Und jetzt wird mir das auch bei Instagram vorgeschlagen und sowas. Also da gab es sehr viel Redebedarf. Und wir haben darüber gesprochen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Podcast geworden. Mein Papa hat den gehört, er fand den hervorragend. Also. Ja. Und den kann man den als Free Member hören auch oder muss man dazu ja, Mitglied natürlich. Sein, weißt du, wie bei dir? Nein, sonst würden den exakt 4 Leute nur hören können. Ich bin sehr dankbar für diese 4 Leute. Aber ich habe den free gemacht, ja. Nur nicht per E-Mail verschickt. Das war es mir irgendwie nicht wert. Das dachte ich, dass die Leute melden sich nicht für Podcasts, sondern für Newsletter einmal im Monat. Aber er ist da. Das ist fair. Das ist fair. Er ist da. Und wenn ihr ein Abo dalasst auf Christinas Steady-Profil-Kanal, den wir natürlich wie immer in die Shownotes packen, dann könnt ihr den auch hören. Ja. Diesen Austausch. Sehr gut. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht aus dem Urlaub. Und ich war mal wieder in Japan. Zum 2. Mal jetzt tatsächlich. Diesmal alleine unterwegs. Und es ist nochmal eine ganz andere Reiseerfahrung, wenn man irgendwo alleine ist, als wenn man irgendwie mit PartnerInnen oder mit FreundInnen unterwegs ist. Und ich bin ja generell, also sehr klischee-mäßig, ein Fan vom japanischen ÖPNV. So. Also vor allem Züge, U-Bahnen. Busse sind okay. So. Aber Züge und U-Bahn ist where it's at, auf jeden Fall, was den ÖPNV angeht. Genau. Aber das Problem ist ja quasi in Japan nach Mitternacht. Selbst in Tokio fahren keine Züge mehr, fahren keine Busse mehr, fährt gar nichts mehr. Und der erste Gedanke ist vielleicht, okay, dann fahre ich vielleicht Taxi. Aber Taxen sind sehr teuer. Und dann bin ich auf Bikesharing gekommen. So, gibt es auch in Japan. Ist viel besser organisiert als hier in Deutschland. Also, weil es gibt natürlich in Deutschland, klar, Stadtrat zum Beispiel von der DB, wo du ja quasi deine Fahrräder auch an der Station ausleisten, da wieder abgeben kannst. Und in Japan gibt es das quasi in größeren Städten, so wie Lime oder Tier oder so, auch mit so E-Rollern und so E-Bikes, die aber so ganz, ganz, ganz kleine Räder haben. Sieht super süß aus. Wie so ein City-Roller. Genau, die Räder haben auch so, also ein bisschen größer als City-Roller. Die Räder haben ein bisschen größere Räder als so City-Roller, genau. Also vielleicht so 16 Zoll oder so, also wirklich klein. So, geht aber, weil natürlich mit E-Antrieb, das heißt, du trittst quasi nicht zu sehr auf der Stelle, sondern du kannst schon auch Geschwindigkeit aufnehmen damit. Und zum Beispiel, du kannst dich ganz einfach registrieren innerhalb von 2 Minuten, einfach mit deiner Kreditkarte und über eine App. Und das Besondere ist aber, du kannst sie nur an Stationen zurückgeben. Auch die Roller, also auch die Limes und Tier-Varianten sozusagen davon. Du kannst sie nur in so einem abgezeichneten Bereich abgeben. Da musst du ein Foto davon machen und über die App quasi hinschicken. Und erst wenn das abgehakt ist, dann kannst du es erst abgeben. So, das heißt, diesen ganzen Soon-to-be-Elektromüll, der oft in deutschen Städten rumsteht, einfach diese Roller, die irgendwo einfach stehen, so irgendwo im Gebüsch liegen, das gibt's halt da nicht. So, weil das quasi gar nicht möglich ist. Schon mal ein Pluspunkt. Und von diesen sehr, sehr cuten Leihfahrrädern, die ich tatsächlich ein paar Mal genutzt habe dann, die auch nicht super günstig sind, aber auf jeden Fall deutlich günstiger als Taxi. Und vor allem nachts, nach 0 Uhr, selbst wenn du irgendwie im Ausgehviertel in Tokio unterwegs bist, du kommst da super entspannt durch. So. Also, und es ist auch einfach wenig Verkehr tatsächlich. Und bin ich quasi generell auf Fahrrad gekommen und habe dann die letzten Tage genutzt, einfach um die interessantesten, typisch japanischen Fahrräder zu fotografieren. So. Und was ich ganz spannend fand, einfach an der Fahrradkultur in Japan ist, 90% würde ich sagen, oder 95% sind sogenannte Mama-Charis. Und Chari ist quasi so ein Kurzwort für Fahrrad und Mama eben wegen, ja, ne, Mutter. Und das sind einfach so diese, ja, quasi mehr oder weniger Hollandräder, aber so optimiert auf möglichst viel, also auf Transport sozusagen. Also die haben eigentlich also immer ein Korb vorne und ein Gepäckträger hinten. Oft auch tatsächlich 2 Kindersitze, einen vorne, einen hinten zum Beispiel. Sind auch sehr oft mit E-Antrieb tatsächlich auch. So ein bisschen, also es gibt, also ich habe einen Artikel gefunden zum Beispiel, der sagt halt, the family van on 2 wheels. Also wirklich halt viel, wird viel benutzt, um einfach auch Sachen zu transportieren. Und das, was ich finde sehr charmant daran, ist, dass wirklich diese Art von Fahrrad von allen Leuten genutzt wird. Also egal, ob ihr irgendwie jetzt ein Rentnerin bist oder irgendwie Schülerin, ob du irgendwie der Hipster bist oder irgendwie der Büroangestellte, alle nutzen diese Fahrräder halt. So, also es ist nicht irgendwie so, du hast halt irgendwie nicht dann so, weiß ich nicht, wie auf der Schanze oder auf St. Pauli, dass du da quasi ein Rennrad haben musst, irgendwie, um cool zu sein, sondern alle fahren diese Fahrräder einfach und das ist einfach mehr auf Effizienz getrimmt sozusagen. Und was ich besonders spannend fand, waren einfach diese, es gab auch ganz viele Falträder und Kompakträder in dem Design, also auch mit so zwei Körben tatsächlich und auch mit E-Antrieb, auch super, super viel und da habe ich tatsächlich einige Fotos geschossen und ja, werde demnächst auch mal so eine kleine Instagram-Spam, Story-Spam machen. So, das heißt, wer mir da folgt, der kann sich dann daran ergötzen, an den schönsten kleinen Fahrradmodellen. Und ich bin tatsächlich jetzt so angefixt, dass ich mir jetzt auch so ein kleines Rad mit so 20-Zoll-Reifen kaufen möchte. Natürlich mit Gangschaltung, weil ohne Gangschaltung kommt man natürlich nicht vom Fleck, ist klar. Ja, genau. Und eine weitere faszinierender Aspekt tatsächlich von der japanischen Transportkultur, sage ich jetzt mal. Und, was ich auch spannend fand, was ich auch gelernt habe dann, ist, dass du tatsächlich, wenn du in Japan ein Fahrrad kaufst, egal ob gebraucht oder neu, du musst es registrieren lassen. Das kostet auch nochmal irgendwie extra Geld. Du bekommst dann direkt vor Ort einen Sticker. So, also es wird automatisch, also du musst quasi nicht, beim Kauf bekommst du quasi diesen Sticker, wird registriert und du musst auch eine Versicherung abschließen für das Fahrrad. So, also es ist quasi auch vor allem in größeren Städten seit ein paar Jahren Pflicht. So, und wahrscheinlich ist deswegen auch vielleicht die, ja, sag ich mal, die Rate an gestohlenen Fahrrädern in Japan vielleicht einfach nicht so hoch, weil eh alle registriert werden, so, ja. Bei BesitzerInnenwechsel und weil Versicherung verpflichtend ist. Ja, genau. Fand ich auch einen spannenden Nebenaspekt, sag ich mal, davon. Finde ich auch spannend. Also, dann hast du ja auch noch mal mehr Incentive, auch auf dein Fahrrad aufzupassen, im Sinne von es warten, weil du ja aktiv dann Geld dafür bezahlst bei so einer Versicherung. Und dann hast du nicht so viele Fahrräder, die du einfach irgendwo hinstellst und dann ist es halt da Schrott. Also hier in Hamburg gibt es ja den IKEA beim Altona und wenn du da so beim Hintereingang lang gehst, seit Jahren steht da ein und dasselbe Fahrrad. Es ist nur noch ein Rosthaufen mittlerweile, aber es steht da einfach seit Jahren. So kleinen Spinnen dran. Ja, diese Fahrräder, wo dann quasi auch mal so ein orangener Zettel dran klebt, so bitte entfernen, weil sonst wird's entfernt. Und dann guckst du ein halbes Jahr später vorbei und ist immer noch der Zettel dran und ist nicht entfernt worden, weil sich keiner drum kümmert. Weder BesitzerInnen noch die, weiß ich nicht, Stadtwerke oder so. Also, ja. Ja, und das sind halt so vermeintlich kleine Lösungen, die aber so viel Impact haben können. Weißt du, wie du musst eine Versicherung dafür abschließen. Voll die gute Idee. Ja. Aber naja. Ja. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Aber gut. Was wir aber gerne hätten. Das ist voll die negative Note jetzt, auf der wir enden. Ja, pass auf. Aber gerne hätten, wo ihr sicher auch uns entgegenkommen könnt, weil es euch ganz wenig Zeit nur kostet. Wenn euch gefallen hat, was ihr jetzt gehört und gesehen habt, dann könnt ihr unseren Podcast natürlich sehr gerne mit euren Freund und oder FeindInnen teilen und uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify Bewertungen, Sterne und auch gerne Kommentare da lassen, wenn ihr mögt. Ansonsten findet ihr auch alle unsere Episoden auf lostlevels.de. Unsere Videos findet ihr auf youtube.com/lostlevels und auf Blue Sky findet ihr uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wir wissen ja schon, bei Steady bist du zu finden, aber wo denn noch im Netz? Ja, ich denke, ich habe schon so viel Eigenwerbung gemacht heute. Fast überall unter @chrissykills. Sehr gut. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R-Bird, wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer, auch an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr unter mitvorteil.bsky.social und natürlich auch auf YouTube auf seinem Pen-and-Paper-Kanal mit Vorteil. Link, wie immer, in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Hören und zu gucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.